1 live. Go live vom Perukaville. Also das Perukaville-Wetter können wir euch gerne geben. Die City Gates sind wieder offen, die Festivalstadt ist wieder da, es gibt wieder ein Perukaville-Festival und wir bringen es euch das ganze Wochenende in den ganzen 1Live-Sektor. Ich bin Jan-Christian Zeller und ich mache die Go-Spezialausgabe heute Abend mit meiner neuen Kollegin Madeleine Zabel, die sich den besten Platz hier gesichert hat. Ja, und wahrscheinlich den gemütlichsten, den man auf einem Festival so haben kann. Das 1Live-Festival-Studio steht mitten in Downtown Perukaville. Ist so 50% Studio und 50% Wohnzimmer, würde ich sagen. Mit so schönen Oldschool-Wohnzimmersesseln. Ziemlich gemütlich, aber unsere Studiogäste sollen es ja auch bequem haben. Diese Stunde kommt zum Beispiel Joe Corey vorbei und gleich You Not Us. Also diese Sendung ist super XXL, gibt es 1 Uhr mit etlichen DJ-Sets live und das Line-Up der Show geben wir euch gleich durch. Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning. Do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning. Do you still want me? 2022. Und wir sind wieder in unserem durchsichtigen 1Live-Festival-Studio mitten in Parukaville. Und wenn ihr vor langer Zeit mal hier wart, dann kennt ihr das ja schon. Also es ist ja hier die offizielle Parukaville-Radio-Station. Ja, und wir sind eine richtig große Crew heute Abend. Als Live-Reporterin Vicky Just, wie viele Schritte bist du heute schon gelaufen? Warte, kurzer Check. 16.423 Boah, Schritte. Jetzt schon? Ja, bis hierhin. Wo warst du unterwegs? Als allererstes war ich bei der Mainstage, weil die ist ja einfach gigantisch. Das ist ja die allergrößte Stage hier und jedes Mal eine Überraschung, weil die sieht ja jedes Jahr anders aus. Eine riesengroße Stereoanlage war es dieses Jahr. Oder ist es dieses Jahr besser gesagt. Und jetzt gleich geht's für mich noch zum Altersheim. Das ist nämlich ganz neu dieses Jahr. Okay, mal gespannt, was da so abgeht. Auf jeden Fall gut, noch was abgeht. Vielleicht ja auch Foxtrot oder sowas. Oh, fände ich geil. Müsste denn nicht eingeliefert werden. Claudi Franzen ist Backstage unterwegs im sogenannten Artist Village und macht die Artist-Interviews. Auch da ist noch keiner in dem Alter, dort eingeliefert zu werden, hoffe ich. Noch nicht. Ich werde mir jetzt gleich Joel Corey schnappen, weil der hat ja gerade auf der 1Live-Stage aufgelegt, müsste jetzt gerade fertig sein. So, ich gehe den jetzt gleich abholen und dann bringe ich euch den hier ins Studio. Und dann können wir mal als erstes nachhören, was so die Pläne sind für heute Abend noch, weil der hatte uns ja eigentlich mal versprochen, hier so saufen mit der Perukaville Patrol und eventuell heiraten, da wäre ja durchaus was drin. Na klar, was hier halt alles so abgeht. Und bei Freddy geht ja auch einiges ab. Du tanzt schon die ganze Zeit durchs Studio. Ich tanze mit den Leuten, ich bin ja ordentlich auf dem Platz unterwegs. Ich habe gerade zum Beispiel Louis kennengelernt aus Münster. Louis hat keine Stimme mehr. Wir haben sie zusammen gesucht, ob wir sie gefunden haben. Heute Morgen bei uns in der Perukaville Show hier live vom Festival ab 14 Uhr. Außerdem habe ich gerade zum Beispiel noch Jan kennengelernt, der gerade in der Perukaville Church geheiratet hat. Oh. Er ist von Morgweil getraut worden und jetzt gehen sie ordentlich steil, seine Frau und er. Ja, ist total weird, wenn man jetzt einschaltet und sich das alles anhört, was hier passiert heute. Wir haben auf jeden Fall für euch ab 20 Uhr nonstop DJ-Sets von hier on air, Offenbach, Purple Disco Machine, alle Farben und Martin Solveig und gleich hier live im Studio zu Gast, You Not Us. Parukaville 2022. Nur in 1 live. Nice to meet you. Por favor, señorita. You're the red, restive creature. Fight the rain in the beach. What's your name? Nice to meet you. Por favor, señorita. In the beach, what's your name? Nice to meet you. nothing at all. Cavill. Großes Soul, LF System, Afraid to Feel it in 1 Live in unserer Perucaville. Extra super Sondersendung mit You Not Us live hey, im Studio. Hello. Herzlich willkommen. Danke. Ey, ihr habt ja gerade auf der Bills Factory direkt hinter uns das Opening gespielt. Das richtig. Heißt, ihr wart die allerersten. Ist das geil oder ist es auch Hard Work? Es war mega geil. Wir waren am Anfang ein bisschen aufgeregt, weil wir sind auf die Bühne gekommen, ein bisschen früher, haben aufgebaut und es war gar keiner da, weil die Leute gerade erst aufs Festivalgelände und dann ersten Track gespielt, nach 10 Minuten war es einfach voll. Es war einfach voll. Ja. Und die Leute waren richtig am Start, es war mega geil. Aber es ist auf jeden Fall beruhigend zu hören, dass ihr auch noch nervös seid. Ja, also aber easy. Lustigerweise, wenn da gar keiner steht, dann sind wir am aufgeregtesten. Was? Das kommt auch noch vor? Ja. Im Jahr 2022 kommt das noch vor. Ihr seid Profis hier. Claudi, die gerade hier war, hat uns ein Interview von 2017 rausgeschnitten. Hier kommt ja nichts weg. Ihr müsst euch nicht darüber sein, wenn ihr hier was seid. Es kommt nichts weg. Gregor hat sich schon im Jail damals hier im Tattoo-Studio irgendwas tätowieren lassen. Genau. Richtig, ja. Ich habe auf dem Knöchel 9 Euro stehen. 9 Euro Ticket im Jahr 2017. Ja, Gregor, du bist wieder total modern jetzt. Ja, richtig. Ist das Future. 9 Euro. Wahnsinn. Ja, alles mitgenommen. Was macht ihr heute noch? Was nehmt ihr heute noch mit? Wahrscheinlich auch tätowieren. Ja, das nächste Tattoo. Das ist ja ein Partner-Tattoo. Das war damals in einem Livestream auf Facebook, wurde ich darauf festgenagelt, weil ich gesagt habe, ich finde hier die 9 Euro so schön. Die würde ich mir tätowieren lassen. Aber dann habe ich gesagt, ich mache das nur mit dem Moderator zusammen. Und ich habe ihn gerade getroffen im Backstage und wir haben gesagt, vielleicht müssen wir es heute wieder tun. 69-Euro-Ticket würde ich sagen. Ja, richtig. Ziehst du mit, Tobi? Ziehst du mit? Ich hätte Bock auf jeden Fall. Ich habe mittlerweile auch ein paar Tattoos angesammelt, also warum nicht? Was wir noch Backstage organisiert haben, ist der Kicker, den ihr auch eingefordert habt für ein Profi-Kicker-Turnier. Wer sollen die Gegner sein? Afrojack. Ah, ja. Seid aber ganz schön selbstbewusst, oder? Ja. Habt ihr geübt? Gar nicht. Null. Wir konnten uns auch nicht so richtig daran erinnern, dass wir das jemals gesagt haben. Also das ist ja auch so, das ist ja auch so 4 Jahre her oder so, dass genau. wir gesagt haben. Genau. Und Afrojack hat gesagt, der Manager hat noch geschrieben so, er ist ein Pro. Und wir so, oh Gott, das kann ja was werden. Wir sind viel gespannt. Wir werden auf jeden Fall das Mikro drauf und dran halten und natürlich keine spannende Szene verpassen. Und morgen Abend hier nochmal um diese Zeit werden wir Final Showdown machen. Und dann bin ich gespannt, auf jeden Fall. Wie das ganze Ding ausgegangen ist. Ja, haben wir gerade mitgeschnitten, was ihr gemacht habt drüben auf Bills Factory. Und wollen wir auch mal reinhören, oder? Ja, sehr gerne. Ride the Time, You Not Us, Gregor und Tobi hier im Studio. Und jetzt für euch im Radio das Finale, das große Finale eures Sets, also die letzte Viertelstunde. Bam. Ich spiel mal Herz. Jetzt live vom Paruka-Vell. You Not Us. 1-1 live. Vom Farukavel. You not us. 1-1 live. You're ready! kurz auszurasten. So you face it with a smile. There is no need to cry, for a trifle's more than this. We still recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss? I never took that pill against my will. There was a void I had to fill. You will follow and understand that there's nothing in this world that's coming first. The only road I know is girl, but I keep walking straight ahead. Okay, Peruka will im Drop, will ich mit euch allen springen, von vorne bis hinten, von links nach rechts. Das war mega geil. Wir sind You Not Us. Danke, dass ihr mit uns gefeiert habt. Sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one. And the naked thrills of flesh and skin tease me through the night. But I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Days by careless words, cozy in my mind. Took that pill against my will. There was a void I had to fill. You will follow and understand that there's nothing in this world that's coming first. The only road I know is girl, but I keep walking straight ahead. Okay, Peruka, Gitarre beim Drop. Noch einmal alle springen, noch höher als gerade. Alle zusammen, ein letztes Mal. XXL von You Not Us auf Bills Factory. Perukaville 2022, die Show. Wir übertragen euch die Highlights von der Perukaville Mainstage und von Bills Factory. Wir sind bis 1 Uhr hier auf Sendung und erwarten jetzt gleich in wenigen Minuten, ich hoffe es klappt, Joel Corey gleich hier live in unserem Perukaville Studio. Stay tuned. Take a moment for yourself. Get close with the lights down low. You and I and no one else. I get the feeling that I wanna explode. Baby, you grab my attention. Tension, burning fever. Take me to another dimension. Tonight, the rules do not apply. Hier ist Perucaville 2022, Tiestos Peppers Remix. Heute Abend Tiesto auf der Perucaville Mainstage. Erster Abend, Tiesto ist direkt dabei. Und heute Abend hostet von 1Live Builds Factory und gerade eben auf Builds Factory und jetzt direkt hier im Perucaville Studio von 1Live vorbeigekommen. Und draußen weiß es gerade noch gar keiner. Ich bin der eine JC und das hier ist der andere. Ladies and Gentlemen, hallo Perucaville, hier ist Joel Corey im Studio. Hallihallo, welcome to the show. Hi Dan. Hi, how are you doing? I'm great. I'm so excited to be here. Yeah, you look so happy. That's so nice seeing you. You're smiling. Oh, yeah. I mean, this is my first time I've ever played in Germany. It's a long time coming. So it's your first time at Perukaville, isn't it? Yeah, first time Perukaville. And that's like, because of the pandemic, I haven't actually DJed in Germany yet. You know, I've done loads of interviews with you guys and, you know, I've been over and been... But I haven't actually played any records here. Yeah, so, you know, I was waiting for this moment. So how was it? It was amazing. You know, the German crowd is absolutely brilliant. They were so up for it. The vibes here are just perfect. You know, the sun was out and everyone was just ready for a massive party today. What is the most overwhelming feeling for you going on stage? Because this is just a very new situation for you. You just told us you've been on the radio a lot, of course, in the last 2 years. Yeah. Always on 1Live, day and night, 24-7, so Curry, hot rotation. Oh, thank you. But the stage... Yeah. The stage is different. Well, do you know what? Like, this has been my first year properly out on the festival circuit. And I've played at some big festivals this year. Like, I played at Tomorrowland last weekend. And I played at ETC in Vegas a few months ago. And, you know, these are the festivals that I've always dreamed of playing. And, you know, Perukaville's up there with one of the festivals that, you know, I was always hoping to play at. And I love being on that main stage. I love being on the big stages. It's where I want to be. The feeling you get is just, like, electric. And yeah, I feel very lucky to be in this position. Yeah, I've seen a post on social media where you said that you used to play at weddings or birthday parties, and like now it's your first gig in front of thousands of people. Yeah, this might, I don't know. I can't even Maybe imagine. Maybe still book you for weddings. Is that still? Well, let me know. Actually, I can DJ your birthday party first. So just let me know in it. I'm coming back on that one. All right. Be careful, because we have the church over here, the Perukaville Church. Yeah. Maybe they would like to book you for next. Yeah, maybe. I don't know. Well, let me know, innit? I'll be there. So we've seen that DJ Khaled is doing trainings, fitness, and to the sound of your songs. I saw that. What kind of music do you do the fitness programs? Do you know what? It's quite interesting, actually. I get asked this question a lot, and I know this sounds a bit funny, but I like to train to music that I'm currently working on. Oh, yes. Because, you know, when you're in the studio, right, and you're working on a record, sometimes you can overthink it because you're concentrating so much and you're analysing every second. But when you go to the gym and you listen to music as you're working out, it's kind of like you're listening to it in a different environment, and it's in those situations sometimes where you realise something that needs to be changed in the record or can be improved. I actually generally listen to music that I'm working on when I'm working out. I never heard that before. It's a useful tool, because it helps me, you know, develop the record. Yeah, that's cool. That's crazy. Let me just play Bad right now, and we recorded your set, of course. Tomorrow night we'll play it in full length, and in 50 minutes on Ariana and Slife, just a short preview of what you did. We have to do a short workout now, right? Yeah, we did a workout. Well, you're dressed for a workout. One bet. I'm prepared, of course. No, definitely not. So let's play Bad, and thank you very much for being in our studio and being in Germany for the first time. Oh, thank you for having me. I've loved it. And yeah, let's get this banger on. I'm 9:05 in the evening. I'm all up in my feelings. So call your phone, cause I can't get enough. And I got work in the morning. Early, early in the morning. But who needs sleep when we're living it up? Oh, and why I gotta do this the hard way? My body wants to be in your. To the right, yeah, I do it for you. And I got work in the morning, early, early in the morning. But who needs sleep when I'm rocking with you? I call you on. Das war wirklich sehr schön, ja. Wo ist Faruka? Super, Faruka mit Skylines Live, Skyline, hallo Sektor. Ja, das Wetter ist an so einem Tag scheißegal, ne? Und wir haben trotzdem im Regen getanzt, es war super geil, wirklich. Wir haben auf jeden Fall Bock auf dieses Festival. Es kann nur gut werden. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama's. So. Jeder feiert das Leben. Hauptsache, man hat seine Leute um sich und man hat Spaß. Einfach nur Liebe. Für den Scheiß lebe ich. Wir trinken, wir essen, wir feiern und wir tanzen. Seit 3 Jahren endlich mal wieder abzappeln. Richtig geil. Besser könnte es gar nicht sein. 1 Live. Parukaville 2022. Vom Parukaville. Just wanna see you touch the ground. Hey, girl go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Shake your body like a belly dancer. Eins Live. Go Live vom Paruka-Will. Heute und morgen Abend bis 1 Uhr nachts nonstop. Nonstop Paruka-Will für den Sektor. Wir sind die offizielle Paruka-Will Radio Station hier. Ey, sorry, das Studio ist mitten in der Festivalstadt. Ich bin Jan-Christian Zeller. Das ist die Party-Crew von Paruka-Will. Und mit dem Studio ist Madeleine Sabel. Ja, und neben der Party-Crew hier vorm Studio haben wir auch Gäste im Studio. Eben war Joel Corey bei uns zu Besuch. Mit ihm haben wir ein bisschen gequatscht. Und ich würde sagen, wir hören jetzt auch einfach direkt mal rein in sein Set von gerade eben live von der Biz Factory. Das machen wir. Jetzt live vom Paruka-Will. Joel Corey. 1-1 live. Tell me how we feeling. My name is Joel Corey. Let's do this. Miss Joel Corey, let's do this. Miss Joel Corey, let's do this.

von Faruka Will. Joel Corey. 1-1 live. 1 live. Go live vom Parukaville. Germany, are you ready? All together, sing it to me. Oh my God, oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should have run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop feeling feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never really enough. I'm a go. Tells me to stop feeling feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Here we go, hands up. Ihr hört 1 live von Parukaville mit Joel Corey Set von Bills Factory. Das ist heute Nachmittag war zwischen 5 und 6. Wir haben mal ein bisschen was vorab und wir setzen das Ganze fort morgen Abend ab 19 Uhr nochmal Joel Corey hier komplett an der Stelle. Aber jetzt, meine Damen und Herren. 1 live. Parukaville 2022. Ist das etwa Daniel Danger, der Echte, der hier sitzt? Ein Applaus hier von Parukaville für Daniel Danger in the house. Daniel, ja. du lebst, du sitzt, du stehst auch? Nein, also ich sitze viel mehr. Ich fand aber die Frage gerade hier vorne interessant. Ich komme noch mal einmal ganz kurz zu dir. Schon läuft da wieder hier durch die Gegend, anstatt einfach mal wie sitzen. Wie viele Blasen hast du an den Füßen? Es sind zwar im Sinn locker 6. Also 6 Blasen habe ich, aber immerhin gleichmäßig verteilt. 3 links, 3 rechts. Dann geht's aber, oder? Bist du auch schon mal mit Badelatschen 100 Kilometer gelaufen und warum nicht? Selten, wirklich selten. Aber trotzdem cool, dass wir uns kennengelernt haben. Du bist die? Maxim. Aus? Rommerskirchen. Guck mal, sogar Menschen aus Rommerskirchen hier, super. Einmal Fan für Maxi. Ach, schön. Schön, dass du hier so topfit durch die Gegend springst. Ich wurde von so vielen Leuten angeschrieben über Insta. Wie geht es denn heute, Daniel? Du, also ich habe die Nacht gar nicht geschlafen, wirklich vor Schmerzen. Ich will jetzt nicht rumjammern, aber ich habe jetzt heute hier einfach den Zugang. Ich tanze den Schmerz raus. Ich war gerade bei Mockwall. Hier, der hat aufgelegt von 18 bis 19 Uhr und da war ich schon ein bisschen abzappeln. jetzt gucken wir mal, was passiert noch heute. Ja, Daniel, du bist total auf Selbstzerstörung gepolt dieses Wochenende, oder? Wahrscheinlich soll es so sein. Hey. Aber wir müssen, glaube ich, gar nicht mehr erklären, worum es geht. Jeder weiß hier bei Perukable, was du gestern gemacht hast. Hier nochmal die letzten Augenblicke gestern. Finale Köln, Weeze, 100 Kilometer und dann unser Reporter Sebastian Röpke. Er ist angekommen. Er hat es geschafft und er wird gefeiert, als wäre er der größte Popstar des Sektors. Hebt ihn hoch! Er wird abgefeiert. Wie viele Fotos hast du gemacht, wo ich das hier gerade höre? Ich habe nicht mehr mitgezählt, ehrlicherweise. Aber wir kommen gleich noch ein Foto machen, auf jeden Fall. Ja, hallo. Was ist los? Bitte, ich komme noch. Ich stehe noch mal auf. Es fällt zwar nicht leicht, aber bitte. Meine Freundin hört gerade zu, ne? Die kann heute nicht dabei sein. Ich würde dir ganz schöne Grüße wünschen. Ja, bitte. Wie lange dauert es denn ungefähr? Was sollen wir einplanen an Minuten, Stunden? 10 Sekunden. Bitte, dein Auftritt. Ja? Ey, Rosa, Baby, ich liebe dich, ne? Ich wünsche, du wärst heute auch hier. Aber ich hoffe, du hast das jetzt gerade, wenn du das hörst. Ich liebe dich und ich wünsche, du wärst dabei im nächsten Jahr auf jeden Fall. Wir gehen zusammen hier hin. Ich liebe dich. Wir sehen uns Montag wieder. Ich liebe dich einfach. Du hast nur eine Kleinigkeit vergessen. Wer bist du denn eigentlich? Dominik. Ah, das ist noch gut. Dominik, super, da wissen die Leute Bescheid. Vielen Dank für so viel Emotion. Das muss an dir liegen, Daniel. Da hinten sind schon Ofenbach reingekommen hier ins Studio. Es kommt hier einer nach dem anderen. Wahnsinn. Das ist was los. Da kann ich mich einmal übergeben an euch. Guck mal hier. So nice video. Ich gebe euch einfach mal. Lass mal ganz kurz. Guys, oh, nice video. Lass mich mal ganz schnell einen Song spielen und dann geht's direkt weiter mit Ofenbach in wenigen Augenblicken in 1 Live. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. This year we've had to lose our space. We've lost dancing. We've lost the hugs with friends and people that we loved, all these things that we took for granted. We've lost dancing. We've lost dancing. If I can live through this next 6 months, we've lost dancing. Day by day, we've lost dancing. If I can live through this, we've lost dancing. What comes next will be marvelous. Special Show live vom Festival. Madeleine Sabel, JC Zeller und gleich um 8 Uhr auf der 1 Live Stage. Will be marvelous. Ofenbach sind hier schon zu Gast. Hey. Hallo. Guys, how are you doing? Pretty fun. What about you? I'm good, but I'm just so like excited, and you seem so chill. Like, how do you do that? To be honest, I'm a little bit tired. That's why. But okay. But it's gonna be a good night. Don't worry. With the energy of people on stage, it's gonna really easy. Yeah, and you traveled by train. Is this the reason why you are so relaxed and you had no stress at the airports and so? Yeah, that's really easy to come here. Yeah, yeah. Like 3.5 hours by train. Chilling. From Paris? From Paris, yeah. We were in Paris. But I've checked on your tour dates, on your summer tour dates, and I was just like, that's so crazy because these are so many gigs. Like, what is it? 40 gigs or something? Yeah, I think like 50 maybe. How do you do that? Like, how do you get that energy every time? We don't get that. We do it and then we are tired. But we are really lucky to do what we love. But we are really considering next year to do maybe a little bit less. Yeah. Maybe too much. And you played Bootshaus in April. Of course, you've been to my radio show on the Saturday night, live on air. And you know how crazy the German crowd was there. Yeah, honestly, that was the first time we played at Bootshaus. Yeah. And it was one of the best crowd in clubs. That was a really good moment. This is standard in Germany. Like, I mean, you know what happens at 8 o'clock when you start here at Bill's factory over there. Yeah. Well, what happened? Crazy. You see what happens here in front of the studio? Oh. We have some crazy people out here, some naked bodies. Yeah, I'm sure that we will see a lot of naked people in front of the stage, yeah. But you will stay with your clothes on, yeah? Is that... Yeah. Look at this guy. This guy deserves to come on stage. That's the Bora type, yeah, genau. Yeah. The German Borat? Yeah, I think so, yeah. Looks like it. This is live radio, so sometimes it's very good to have a live radio and to have you here on the festival. Thank you very much. We're so happy that you play over there, and we are so happy that we have the set on air from it. Yeah, yeah, it's gonna be great. Yeah, thank you so much tonight. Yeah, und deswegen vielleicht ein kleiner Applaus für Borat, nochmal ein kleiner Applaus. Thank you. Something's left. Live. I'll be what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. Hey, falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play. Singing la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me. You can do whatever. I'll be here forever, spinning round inside this room. Hey, hey, won't you come on over? I'm a sucker for you, wishing we'll be out here soon. Tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart, and I'll be singing la la la. Ihr hört den Open Air Dance Floor von 1 Live auf dem Farukaville Festival. Hier vor unserem Studio Container habt ihr nämlich auch immer gedanced. Finde ich auch immer gut, wenn Topic läuft zum Beispiel. Ja, ich stehe jetzt auch auf, JC, ohne Scheiß. Ich habe mir jetzt zwar bequem gemacht, aber ich dance jetzt. Ja, geh mal raus. Wir haben also Topic nachher noch auf der 1 Live Stage heute Abend auf Bits Factory heute Nacht. Und gerade eben schon auf der Main Stage, auf der legendären Main Stage. Oh. Aber die hast du noch nicht gesehen, ne? Nee. Ja, ich mich jetzt bei Tageslicht auch noch nicht, muss ich sagen. Auf jeden Fall, da ist crazy. Gerade auf der Bühne gewesen, der mit Do It To It Moving Hot Rotation hatte in den letzten Monaten. Ich weiß, verstehe. Okay, ich mach schnell an und Do It To It kommt natürlich auch. Viele Stündchen A Craze von der Mainstage von heute Abend. Jetzt live vom Farukaville. A Craze 1-1 live.

Das war A Craze mit seinem Set von der Mainstage. Spielen wir morgen auch nochmal in der XXL-Version. Ab 14 Uhr ist nämlich hier wieder fette Live-Sendung von unserem Perukaville-Studio aus und den ganzen Tag Action on Air. Aber ich glaube, hier ist eigentlich noch viel mehr Action. Vom Studio geht's ab, die Leute sind on fire. Wie findet ihr es denn? Jetzt sag doch mal. Kommt auf jeden Fall nach Perukaville. Es ist die geilste Stadt überhaupt. Wahnsinn. Also hier gibt es nur Harmonie und Frieden. Keine Streitereien. Alle sind gut drauf. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ich würde sagen, dann mach mal wieder Musik, machen wir wieder Musik an, damit wir wieder weiter dancen und feiern können, oder? Eins live. Perukaville 2022. Live aus Weeze. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Right now, and there's no stopping us right now. Vom Perukaville. Ich bin Madeleine Sabe, live aus dem Perukaville-Studio von 1Live. JC ist auf dem Weg zur Bits Factory. Da ist heute die 1Live-Bühne. Und in ein paar Minuten starten da Ofenbach. Und das ist nicht nur mega geil für die Festivalbesucher und Besucherinnen, sondern auch für euch. Denn wir bleiben jetzt bis 1 Uhr den ganzen Abend hier und übertragen live den Sound für eure eigene Perukaville-Party. Also Leute, steht mal auf jetzt und jetzt wird gedanced alle zusammen. 1 live. Paruka Will 2022. You won't see me crying on the bathroom floor. I ain't never coming back for more. Wanna see you walking out that door. Bye, bye, bye, bye. You won't see me begging for a second chance. Say I need you cause it don't make sense. Boy, you just lost a 10 out of 10. Won't lie, lie, lie. Tonight I'm gonna be rocking it. Dropping it. Shake my ass, no stopping it. I look hot in it. Hot in it, I look hot in it. Rockin' it, droppin' it. Shake my ass, I'm stoppin' it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Rockin' it, droppin' it. Shake my ass, I'm stoppin' it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Tonight I'm gon' be rockin' it, droppin' it. Shake my ass, I'm stoppin' it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Tonight I'm gon' be rockin' it, droppin' it. Shake my ass, I'm stoppin' it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Movin' till my feet get sore. Hands all on me till my dress gets torn. Watch me do it real hardcore. My, my, my, my. You and me, we never ever made much sense. I'm too independent, no offense. Boy, don't be sad about the things I said. Don't cry, cry, cry. Tonight I'm gon' be rockin' it, droppin' it. Shake my ass, no stoppin' it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Hot in it aus dem Parukaville Studio 2022 in 1 live, mitten auf dem Festivalgelände. Hier ist JC, Madeleine ist auch da und kurz durchatmen. Ja, wirklich. An der Stelle. Hier, wir sind hier in der City of Dreams. Hier ja? In Parukaville kannst du alles machen. Ja. Du kannst heiraten in der Kirche. Es gibt den Knast, in dem du dich tätowieren lassen kannst. Es gibt einen Bungee-Turm. Es gibt einen Pizzabus von Steve Aoki. Ja, und dieses Jahr gibt's zum allerersten Mal auch ein Seniorenheim. Was da abgeht, das weiß 1Live-Reporterin Vicky Just. Du bist nämlich gerade da. Ey, was geht? Also hier gibt's wirklich dieses Jahr zum allerersten Mal ein Altersheim auf dem Parukaville. Das gab's vorher so noch nie. Und das sieht auch wirklich so aus, wie es aussehen soll. Es gibt einen kleinen Vorgarten mit Rollrasen. Es gibt hier Schaukelstühle, eine Hollywood-Schaukel. Gartenzwerge habe ich gesehen. Wenn man reinkommt, hat man die typische Oma-Tapete an den Wänden. Man hat ein paar Sessel, Ohrensessel natürlich, Stil echt. Und ja, das alles ist sehr wohnzimmermäßig eingerichtet. Und Käffchen kann man sich ja auch noch besorgen. Außerdem stehen hier ein paar Gehhilfen rum, mit denen wurde auch eben schon ein Wettrennen veranstaltet. Und jeden Moment auf die Bühne kommen, ich sehe sie auch schon, ein paar Tänzerinnen, und zwar Oma und Opa von nebenan. Da werden wir ja ganz nervös. Wird jetzt hier gleich ein Disco-Fox aufs Parkett gelegt oder was würde hier stattfinden? Da wirst du staunen, wir schwingen der Tanz bei dir. Okay, also ich gehe jetzt hier einen Schritt zurück. Man würde jetzt hier vielleicht einen Disco-Fox erwarten oder irgendwas in der Art, aber nein. Hier gehen Oma und Opa so richtig ab. Hier wird ordentlich gebreakdanced und gefreestyled. Das macht schon Bock, das sieht schon super abgefahren aus. Es macht auf jeden Fall voll Bock und ist eine etwas andere Location. Vicky Just on the road hier auf Parukaville 2022. Checkt die 1 live Insta-Story, dann seht ihr das alles. Describe you, baby, only one lens ain't enough. I'm a are a star, like the work of art. Wherever you are, you'll always be the one who got away. And now I can't forget you. How could I let you leave me dancing on the floor alone? And now the DJ's gone and all the lights are wrong. You see, I tried to find you, but my skin describe you. Bisschen Tropical Vibes von Perukaville 2022. Eins live den ganzen Abend on air von hier vom Festival. Ritmo heißt der Track von Rafa FL für alle Perukaville Partys heute Abend im ganzen Eins live Sektor. Bleibt dran für mehr live Music, live DJs hier von den Perukaville Bühnen. Hier läuft erstmal laut Luxury aus unserem Studio mit Buddy. Babe, don't make a sound. 2 AM low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now. You wanna ride in the six. You wanna down in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence, yeah. Body on my, finding all my innocence, yeah. Body on my, losing all my innocence, yeah. Body on my, finding all my innocence, yeah. Body on my, losing all my innocence, yeah. Body on my, finding all my innocence, yeah. Body on my, losing all my innocence, yeah. Body on my, finding all my. Just hit the pedal. If things go wrong, it's just incidental. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in six. You wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, counting on my innocence. Yeah. Shoutout an alle, die gerade Perukaville-Partys feiern im ganzen 1Live-Sektor, in vielen Gartenpartys. Es gibt sogar Leute, Madeleine, die bauen ihre eigenen Mainstages. Wir haben also wirklich sehr viel spektakuläres Material von euch bekommen. Übrigens, du hast die Lage im Blick. 1Live, Insta, WhatsApp. Schickt gerne mal was. Schickt gerne mal Fotos von eurer Perukaville-Gartenparty. Ja. Ich würde es gerne mal sehen, die Mainstage. Und ich würde auch gerne mal einen Sit-Down hören. Das nur nebenbei. Aber jetzt, okay. Wir haben gerade gesagt, wir wollen hören, was passiert auf den Bühnen hier, deswegen sind wir eigentlich hier, ne? Ja. Offenbach nett, ne? Oder? Ja, und die waren ja eben da und haben gesagt, die deutsche Crowd ist die beste. Ich glaube, deswegen waren die auch so entspannt, als sie hier waren. Deswegen kann nur geil sein jetzt, oder? Ja, ich denke auch. Also 1Live präsentiert euch direkt von Bills Factory hier, der sogenannten Second Main, das nächste Set. 1Live, you are listening to our set, we are Offenbach. We'll be right back.

Live vom Perukaville, Offenbach. 1-1 Live. Yeah. One, go! Ihr hört gerade Ofenbach von 1 Live von Build Factory. Und ich hoffe, ihr macht alle mit. Martin Sabel, JC Zeller, wir sind hier eure Perukaville-Crew aus unserer gemütlichen Lounge, muss ich an der Stelle sagen, die wir haben. Ja, es ist sehr gemütlich, aber ich muss auch sagen, JC, ich habe dich hier leise mit Woon hören. Ja, ich war mit dabei, aber ich hoffe, der ganze Sektor war heute Abend mit dabei. Oh Gott. Ey, vielleicht waren es auch die Leute vorm Studio, die ich gehört habe. Da ist ja auch wieder eine Menge. Wir sind ja ein Lost, paar, ne? Ja. Ey, 75.000 Leute hier auf dem Gelände plus ihr zu Hause im 1 Live-Sektor. Vielen Dank, dass ihr die Party mit uns feiert. Wir werden euch den ganzen Abend weiter Sound hier vom Festival bringen. Haben Connections zur Mainstage und hier zu Bills Factory, denn die wird heute Abend gehostet von 1 Live. 1 Live. Go live vom Perukaville. Jetzt hört ihr aus unserer Playlist Diplo und Side Piece mit On My Mind. You Camel Fat und Breeze in der Perukaville Playlist von 1 Live und hier in unserem Studio, in unserem Festival Downtown Studio ist Mogwai gelandet, der Host der 1 Live DJ Session und heute natürlich hier mit dabei. Herzlich willkommen. Hallo. JC, dankeschön. Schön dabei sein zu dürfen. Ach ja, warst schon auf der Bühne, ne? Und? Ja. Und? War super. Ich habe erst gedacht, boah, ist viel zu früh. Und dann war gar nicht früh, weil 18 Uhr, Full House, und es wurde immer voller. Ach guck mal, was fährt denn hier vorbei? Meine Herren, hier fahren so Zirkuswägen, glaube ich. Kleine Parade haben wir gerade mit den, ich glaube, Ureinwohnern von Paruka Wilson. Ah, okay, die sind dann, die wurden jetzt rausgelassen. Auf jeden Fall war das super. Ganz tolle Stage, Best Stage. Ich habe gerade lange noch mit dem Tino gequatscht von Purple Disco Machine, der spielt da auch gleich. Ich habe gesagt, kannst dich freuen auf eine Mega-Stage, weil für mich persönlich ist das ja die Main-Stage, weil man da eine schönere Stimmung aufbauen kann. Und ich glaube, das hat auch sehr gut funktioniert. Aber André, jetzt sag mal, ich bin hier eben eine kleine Runde gegangen. Ich war danach fix und fertig. Ich habe schon eine Blase am Fuß. Aber ich sehe dich hier die ganze Zeit rumstreunern. Was ist denn dein Schedule? Was hast du schon hier alles ausprobiert? Ich war ja heute Trauzeuge. Nee. Schon. Ja, sicher. Bei dem Couple... Gratuliere. Es gab ja irgendwie... nee, ich habe nicht geheiratet, aber ich bin schon verheiratet und auch happy damit. Aber hier gab es ein Paar, was heiraten wollte. Und es gab über 1000 Paare, die sich beworben haben. Man glaubt es kaum. Mhm. Also wirklich, überleg mal. 1000 Paare haben sich beworben, um hier zu heiraten. Ja. So, und dann sag mal, okay, hier so auf dem Festival, ne, das ist ja so zwischen Bierdosen und Iglo-Zelt, da soll ich dann heiraten? Nee, war ganz anders. Die haben hier eine richtig coole Kirche, aber kennt ihr bestimmt, ne? Oder erzähl ich was Neues? Ja, ich habe hier, von meiner Position aus hier am Pult, sehe ich sie. Verfolgst du alle Trauungen? Und da war wirklich, es war wirklich super, also der Hammer. Ein ganz tolles Paar, ganz liebe Leute, mega Family, Sati und Jan, und da war nur Liebe in dem Raum und positiv und Leben und also auf jeden Fall war ich Trauzeuge schon. Big Love Forever so, wünschen wir. Lange Rede, kurzer Sinn. Trauzeuge war ich schon. Schön. Und gerade Bills Factory. Und nachher spiel ich auch nochmal hier in so einem Techno-Bunker. Was? Wo? Ja, steht das im Line-Up oder ist das eine Überraschung? Ich weiß nicht. Hallo. Das sieht so aus wie eine Demo. Ich glaube, die meinen dich, ne? Nein. Doch, sieht so aus. Ja, aber alles cool hier. Okay, Techno, sag noch, weiß man, ist das bekannt, Techno-Bunk, oder ist das 10 Uhr bis 11 Uhr, weiß ich nicht. Alles klar. Asbach uralt, keine Ahnung, Stage. Ja. Die Hochzeit. Ach, in dem neuen Altersheim ist es jetzt? Okay, oh, da würde ich mir Gedanken machen. Warum? Aber ich habe gehört, da geht die Pasta ab. Ich glaube, da ist richtig schön. Kannst du uns nachher? Ja, das ist irgendwie so fun-mäßig aufgezogen, ja. Schön, dass du hier bist. Habe ich abgebrochen, Entschuldigung. Oh, JC, hör mal, hier, wir beide, ne? Und so. Ich weiß, dass du gerade aus den USA kommst. Ich glaube, es lief überall Jack Harlow First Class in den USA im Radio, im Autoradio vielleicht, wenn du unterwegs warst. Kann das sein? Ich habe kein Radio gehört, aber bestimmt. Bestimmt. Ich spiele den Sonny Fodera Remix. Der könnte bestimmt in deinen Sets landen. Mit Sicherheit. Aha. Oh, and I can put you in first class up in the sky. I can put you in first class up in the sky. I've been on and I can put you in first class up in the sky. I can put you in first class up in the sky. I've been on I'm in the sky. And I can put you in.